Wir sind Gefangene, Aninkow. Ganz Russland ist ein Gefängnis. Wir werden seine Mauern sprengen. Gib mir eine Bombe in die Hand und du wirst sehen. Ich werde in die Mitte der Hölle schreiten und mein Schritt wird festbleiben. Wie viel leichter ist es, aus dieser Welt der Widerwärtigkeiten zu gehen, als in ihr zu leben. Hast du je geliebt? Hast du ein einziges Mal geliebt, Aninkow? Ich habe geliebt. Aber es ist schon lange her. Und die Erinnerung ist tot. Wie lange ist es her? 4 Jahre. Und wie lange leitest du die Organisation? 4 Jahre. Und jetzt liebe ich die Organisation. Lieben? Ja, aber geliebt werden. Nein, wir müssen vorwärts gehen. Man möchte ruhen. Doch nein, vorwärts. Vorwärts. Man möchte seine Arme ausbreiten und sich hingeben. Aber der Schmutz der Ungerechtigkeit klebt an uns wie Leim. Vorwärts. Wir sind verdammt größer zu scheinen, als wir sind. Man möchte ein Wesen, ein Gesicht lieben. Die Liebe über die Gerechtigkeit stellen. Aber nein, wir müssen vorwärts gehen. Vorwärts, Dora! Vorwärts, Yannick! Du bist am Ziel! Er wird begnadigt werden. Du weißt gut, dass er nicht begnadigt wird. Dass er nicht begnadigt werden darf. Vielleicht tritt er schon in den Gefängnishof. Die ganze Welt wird still, sobald er erscheint. Aninkow, weißt du, wie man einen Menschen hängt? An einem Strick! Genug jetzt, Dora! Der Henker springt auf die Schultern und das Genick bricht. Das nicht schrecklich? In einem gewissen Sinn, ja. Andererseits ist es ein Glück. Ein Glück? Man fühlt die Hand eines Menschen, bevor man stirbt. Dora, wir müssen nachher fort. Wir müssen uns ein wenig ausruhen. Fort? Mit wem? Mit mir, Dora. Fortgehen. Sieh durchs Fenster, Aninkow. Der Morgen dämmert schon. Yannick ist bereits tot. Ich weiß es. Ich bin dein Bruder, Dora. Ja, du bist mein Bruder. Ihr alle seid meine geliebten Brüder. Aber was für einen grässlichen Geschmack hat doch zuweilen diese Brüderlichkeit. Stepan und Wojnow sind zurück. Nun, Stepan. Janek hat uns nicht verraten. Hat ihn Orlov sehen können? Ja. Setz dich. Erzähle. Wozu denn? Erzähle alles. Ich habe das Recht, es zu wissen. Wann hat man ihn benachrichtigt? Um 10 Uhr abends. Wann hat man ihn gehängt? Um 2 Uhr morgens. Und während 4 Stunden hat er gewartet? Ja, ohne ein Wort zu sprechen. Und dann hat sich alles überstürzt. Jetzt ist es zu Ende. 4 Stunden ohne zu sprechen. Warte ein wenig. Wie war er gekleidet? Hat er seinen Pelzrock an? Nein, er war ganz in Schwarz, ohne Mantel. Wie war das Wetter? Die Nacht war schwarz. Es lag schmutziger Schnee auf dem Platz. Der Regen hatte alles in Dreck verwandelt. Zitterte er? Nein. Hat er Olof gesehen? Ich meine, hat er gewusst, dass einer der Unsern zugegen war? Nein. Was betrachtete er? Die ganze Umgebung, sagte Olof, ohne etwas zu sehen. Und nachher? Nachher? Lass, Dora. Nein, ich will es wissen. Sein Tod wenigstens gehört mir. Man hat ihm das Urteil verlesen. Was tat er während der Zeit? Nichts. Nur einmal machte er mit seinem Bein eine Bewegung, um den Schmutz von seinen Schuhen zu schütteln. Den Schmutz von seinen Schuhen? Wie kannst du das wissen, Stepan? Hast du Orlov all das gefragt? Warum? Es war etwas zwischen Yannick und mir. Was denn? Ich beneidete ihn. Und nachher, Stepan? Nachher? Pater Florenzki hielt das Kruzifix vor seine Augen. Jannik weigerte sich, es zu küssen. Er sagte, ich habe mit dem Leben abgeschlossen und bin im Einklang mit dem Tode. Wie war seine Stimme? Dieselbe wie immer, aber ohne das Fieber und die Ungeduld, die wir an ihm kennen. Sah er glücklich aus? Bist du wahnsinnig, Dora? Ja, ich bin sicher, er sah glücklich aus. Um der Gerechtigkeit willen hat er in seinem Leben auf das Glück verzichtet. Es wäre zu ungerecht, wenn er nun auch im Tode sein Glück nicht fände. Er war glücklich und er ist ruhig zum Galgen geschritten, nicht wahr? Ja, unten am Fluss sang man zu einer Handharmonika. Ein Hund bellte in diesem Augenblick. Und dann ist er die Stufen hinaufgeschritten. Dann schritt er die Stufen empor. Das Dunkel legte sich über ihn. Kaum sah man das Leichentuch, mit welchem der Henker ihn bedeckt hatte. Und dann? Dann? Ein dumpfes Geräusch. Ein dumpfes Geräusch. Jannik! Und nachher? Nachher, frag ich dich. Sprich du, Weinhoff, was geschah dann? Ein schreckliches Geräusch. Nein, nein! Dora. Wir wollen nicht weinen. Jannik ist kein Mörder mehr. Ein schreckliches Geräusch. Ein schreckliches Geräusch hat genügt und das Glück der Kindheit ist zu Jannik zurückgekehrt. Erinnert ihr euch seines Lachens? Auf lachte er ganz ohne Grund. Wie jung er war. Annikow, bist du mein Bruder? Du hast mir gesagt, du würdest mir helfen. Ja. Dann gib mir eine Bombe. Ja, das nächste Mal. Ich will sie werfen. Ich will die Erste sein, die sie schleudert. Du weißt gut, Dora, dass wir keine Frauen an erster Stelle wollen. Bin ich eine Frau? In dieser Stunde? Erlaube es ihr, Annenkopf. Ja, erlaube es. Du wärst an der Reihe gewesen, Stepan. Erlaube es ihr gleichwohl. Wir sind uns nun ähnlich, Dora und ich. Du wirst mir die Bombe geben. Nicht wahr, Annenkopf? Ich werde sie werfen. Und nachher, in einer kalten Nacht. Ja, Dora. Jannik. Eine kalte Nacht und der Gleichstrick. Alles wird nun viel leichter sein. Thank you.